Top 5. Unsere Filmkolumne, die kommt diese Woche von Hartwig Tegler. Diesmal geht's um Filme über Rassismus. Würden Sie jetzt den Film starten? Wir wollen hier also eines klarstellen. Wir dulden nun mal keine Juden, wir dulden keine Papisten, wir dulden keine Türken, Mongolen, Tataren, Asiaten und auch keine Neger. Aber Sie, das lassen wir von Ihnen doch nicht sagen, dass ich was gegen die Fremden habe. Ich habe nichts gegen die Fremden, das ist bekannt. Nicht einmal gegen den Ihren. Platz 5. Wer die Nachtigall stört. Von Robert Mulligan, 1962. Alabama, tief im Süden der USA, 1930er Jahre. Die Anklage ist uns den Hauptbeweis schuldig geblieben, dass das Verbrechen, das man Tom Robinson zur Last legt, überhaupt begangen worden ist. Tom Robinson, ein schwarzer Farmarbeiter, wird beschuldigt, eine junge weiße Frau vergewaltigt zu haben. Gregory Peck, er bekam für seine Rolle einen Oscar, spielt einen liberalen weißen Anwalt. Dieser Niggerfreund, wie er beschimpft wird, kann Toms Unschuld beweisen, aber seine Verurteilung nicht verhindern. Die Verfilmung von Harper Lees mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichneten Roman interessierte lange niemanden. Was nicht wundert, denn ein Happy End bietet diese komplexe Rassismusgeschichte nicht. Platz 4. Mississippi Burning von Alan Parker, 1988. Wir haben hier im Süden zwei Kulturen. Eine weiße Kultur und eine schwarze Kultur. So wird es immer bleiben. Der Rest von Amerika sieht es anders, Herr Bürgermeister. Wir sind hier in Mississippi. Ku Klux Klan-Mitglieder ermorden 1964 drei Bürgerrechtler. Das FBI in Gestalt von William Defoe und Gene Hackman kämpft gegen diese brutalen Dumpfbacken, auch mit Mitteln jenseits der Legalität. Die jahrhundertelange Unterdrückung der Afroamerikaner in den ehemaligen Sklavenstaaten, die Brutalität der weißen Herrenmenschen, wie sie sich begreifen. Sie finden bei Alan Parker drastische Bilder, die auch nach drei Jahrzehnten nichts von ihrer Wirkung verloren haben und leider alles andere sind als historisch. Na los, heb das auf. Heb's mit deinen Füßen auf. Hä? Platz 3. Im Urwald hebt man doch alles mit Füßen auf. Hä? Hass. Von Mathieu Kassovitz, 1995. Nicht nur in Mississippi, auch in den Pariser Banlieues sind der strukturgewordene Rassismus sowie Polizeigewalt und Willkür Alltag. Drei junge Männer, der Araber Said, der schwarze Hubert und der Jude Vince, auf einem nächtlichen, tödlichen Trip durch eine Welt, in der sie nichts zählen. Am Ende hält ein Polizist einem dieser Jungen aus dem Viertel eine Pistole an den Kopf und drückt ab. Aus Versehen. Die fiebrige Energie von Vincent Cassel als Vince wirkt wie eine Metapher auf rassistische und sozial desolate Verhältnisse, die explodieren müssen. Platz 2. Angst essen Seele auf. Von Rainer Werner Fassbinder, 1974. Ich meine, wen hast du geheiratet? Das ist mein Mann. El-Hedi Ben Salem Mbarek Mohammed Mustafa. Ich nenne ihn Ali. Sagt Emmy. Emmy ist 60 Jahre alt, 20 Jahre jünger als der Marokkaner Ali. Emmys Kinder rasten aus. Diese Schande, das. Jetzt musst du vergessen, dass du Kinder hast. Ich will mit einer Hure nichts mehr zu tun haben. Fast lakonisch seziert Fassbinder den deutschen Sumpf von Alltagsrassismus, in dem Emmy und Ali zu versinken drohen. Und Fassbinder verbeugt sich vor Douglas Sirks wunderbarem Melodram, Was der Himmel erlaubt, von 1955. Am Ende wird Ali in Angst essen Seele auf krank, an Magengeschwür. Ein Arzt meint nur, bekommen viele Gastarbeiter der Stress, die schlechten Lebensbedingungen. Emmy an Alis Krankenbett. Sie weint am Ende. Platz 1. Nacht und Nebel von Alain René, 1955. Die letzte Konsequenz der perversen Logik des Rassismus ist die Vernichtung dessen, was man vorher als minderwertig ausgewiesen hat. Alain Renés 32 Minuten langer Film über den Holocaust wechselt zwischen den Aufnahmen, die die Alliierten nach der Befreiung der KZs machten, und Eindrücken einer Reise nach Auschwitz, die der Filmemacher unternahm. Der Text in Nacht und Nebel stammt vom ehemaligen KZ-Häftling Jean Querol. Die deutsche Fassung ist eine Nachdichtung von Paul Celan. Am Ende zeigt Nacht und Nebel die Ruinen von Auschwitz. Wer von uns wacht hier und warnt uns, wenn die neuen Henker kommen? Haben sie wirklich ein anderes Gesicht als wir? Und es gibt uns, die wir beim Anblick dieser Trümmer aufrichtig glauben, der Rassenwahn sei für immer darunter begraben, als glaubten wir wirklich, dass all das nur einer Zeit und nur einem Lande angehört,